Und der Herr redete mit Mose und sprach: Nimm Aaron und seine Söhne mit ihm, samt ihren Kleidern und das Salböl und einen Pharren zum Sündopfer, zwei Widder und einen Korb mit ungesäuertem Brot, und versammle die ganze Gemeinde vor der Tür der Hütte des Stifts. Mose tat, wie ihm der Herr gebot, und versammelte die Gemeinde vor die Tür der Hütte des Stifts. Und sprach zu ihnen: Das ist es, das der Herr geboten hat zu tun. Und nahm Aaron und seine Söhne und wusch sie mit Wasser und legte ihm den leinenen Rock an und gürtete ihn mit dem Gürtel und zog ihm den seidenen Rock an und tat ihm den Leibrock an und gürtete ihn über den Leibrock her und tat ihm das Schildlein an und in das Schildlein Licht und Recht und setzte ihm den Hut auf sein Haupt und setzte an den Hut oben an seiner Stirn das goldene Blatt der heiligen Krone, wie der Herr Mose geboten hatte. Und Mose nahm das Salböl und salbte die Wohnung und alles, was darinnen war, und weihte es. Und sprengte damit siebenmal auf den Altar und salbte den Altar mit all seinem Geräte, das Handfass mit seinem Fuß, dass es geweiht würde. Und goss des Salböls auf Aarons Haupt und salbte ihn, dass er geweiht würde. Und brachte herzu Aarons Söhne und zog ihnen leinene Röcke an und gürtete sie mit dem Gürtel und band ihnen Hauben auf, wie ihm der Herr geboten hatte. Und ließ herzu führen einen Pharren zum Sündopfer. Und Aaron mit seinen Söhnen legten ihre Hände auf sein Haupt. Da schlachtete man es, und Mose nahm des Bluts und tat's auf die Hörner des Altars umher mit seinem Finger und entsündigte den Altar und goss das Blut an des Altars Boden und weihte ihn, dass er ihn versöhnte. Und nahm alles Fett am Eingeweide, das Netz über der Leber und die zwei Nieren mit dem Fett daran und zündete es an auf dem Altar. Aber den Pharren mit seinem Fell, Fleisch und Mist verbrannte er mit Feuer außer dem Lager, wie ihm der Herr geboten hatte. Und brachte herzu einen Widder zum Brandopfer, und Aaron mit seinen Söhnen legten ihre Hände auf sein Haupt. Da schlachtete man ihn, und Mose sprengte das Blut auf den Altar umher, zerhieb den Widder in Stücke und zündete an das Haupt die Stücke und das Fett. Und wusch die Eingeweide und Schenkel mit Wasser und zündete also den ganzen Widder an auf dem Altar. Das war ein Brandopfer zum süßen Geruch, ein Feuer dem Herrn, wie ihm der Herr geboten hatte. Er brachte auch herzu den anderen Widder des Füllopfers. Und Aaron mit seinen Söhnen legten ihre Hände auf sein Haupt. Da schlachtete man ihn, und Mose nahm seines Bluts und tat es Aaron auf den Knorpel seines rechten Ohrs und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf den großen Zeh seines rechten Fußes. Und brachte herzu Aarons Söhne und tat des Bluts auf den Knorpel ihres rechten Ohrs, auf den Daumen ihrer rechten Hand und auf den großen Zeh ihres rechten Fußes und sprengte das Blut auf den Altar umher. Und nahm das Fett und den Schwanz und alles Fett am Eingeweide und das Netz über der Leber, die zwei Nieren mit dem Fett daran und die rechte Schulter. Dazu nahm er von dem Korbe des ungesäuerten Brots vor dem Herrn einen ungesäuerten Kuchen und einen Kuchen geölten Brots und einen Fladen und legte es auf das Fett und auf die rechte Schulter. Und gab das allesamt auf die Hände Aarons und seiner Söhne und webte es zur Webe vor dem Herrn und nahm es alles wieder von ihren Händen und zündete es an auf dem Altar oben auf dem Brandopfer, denn es ist ein Füllopfer zum süßen Geruch. Ein Feuer dem Herrn. Und Mose nahm die Brust und webte eine Webe vor dem Herrn von dem Widder des Füllopfers. Die ward Mose zu seinem Teil, wie ihm der Herr geboten hatte. Und Mose nahm des Salböls und des Bluts auf dem Altar und sprengte auf Aaron und seine Kleider, auf seine Söhne und auf ihre Kleider und weihte also Aaron und seine Kleider, seine Söhne und ihre Kleider mit ihm. und sprach zu Aaron und seinen Söhnen: Kochet das Fleisch vor der Tür der Hütte des Stifts und esset es daselbst, dazu auch das Brot im Korbe des Füllopfers, wie mir geboten ist, und gesagt, dass Aaron und seine Söhne sollen's essen. Was aber überbleibt vom Fleisch und Brot, das sollt ihr mit Feuer verbrennen. Und sollt in 7 Tagen nicht ausgehen von der Tür der Hütte des Stifts, bis an den Tag, da die Tage eures Füllopfers aus sind. Denn 7 Tage sind eure Hände gefüllet. Wie es an diesem Tage geschehen ist, der Herr hat's mir geboten zu tun, auf dass ihr versöhnet seid. Und sollt vor der Tür der Hütte des Stifts Tag und Nacht bleiben, 7 Tage lang, und sollt auf die Hut des Herrn warten, dass ihr nicht sterbet. Denn also ist's mir geboten. Und Aaron mit seinen Söhnen taten alles, was der Herr geboten hatte durch Mose. Und am 8. Tag rief Mose Aaron und seine Söhne und die Ältesten in Israel und sprach zu Aaron: Nimm zu dir ein junges Kalb zum Sündopfer und einen Widder zum Brandopfer, beide ohne Wandel, und bring sie vor den Herrn. Und rede mit den Kindern Israels und sprich: Nehmet einen Ziegenbock zum Sündopfer und ein Kalb und ein Schaf, beide ein Jahr alt und ohne Wandel zum Brandopfer. Und einen Ochsen und einen Widder zum Dankopfer, das wir vor dem Herrn opfern, und ein Speiseopfer mit Öl gemenget, denn heute wird euch der Herr erscheinen. Und sie nahmen, was Mose geboten hatte, vor der Tür der Hütte des Stifts, und trat herzu die ganze Gemeinde und stand vor dem Herrn. Da sprach Mose: Das ist es, das der Herr geboten hat, das ihr tun sollt, so wird euch des Herrn Herrlichkeit erscheinen. Und Mose sprach zu Aaron: Tritt zum Altar und mache dein Sündopfer und dein Brandopfer und versöhne dich und das Volk. Danach mache des Volks Opfer und versöhne sie auch, wie der Herr geboten hat. Und Aaron trat zum Altar und schlachtete das Kalb zu seinem Sündopfer. Und seine Söhne brachten das Blut zu ihm, und er tunkte mit seinem Finger in das Blut und tat's auf die Hörner des Altars und goss das Blut an des Altars Boden. Aber das Fett und die Nieren und das Netz von der Leber am Sündopfer zündete er an auf dem Altar, wie der Herr Mose geboten hatte. Und das Fleisch und das Fell verbrannte er mit Feuer außer dem Lager. Danach schlachtete er das Brandopfer, und Aarons Söhne brachten das Blut zu ihm, und er sprengte es auf dem Altar umher. Und sie brachten das Brandopfer zu ihm zerstückelt und den Kopf, und er zündete es an auf dem Altar. Und er wusch das Eingeweide und die Schenkel und zündete es an oben auf dem Brandopfer auf dem Altar. Danach brachte er herzu des Volks Opfer und nahm den Bock, das Sündopfer des Volks, und schlachtete ihn und machte ein Sündopfer daraus wie das vorige. Und brachte das Brandopfer herzu und tat ihm sein Recht. Und brachte herzu das Speiseopfer und nahm seiner Hand voll und zündete es an auf dem Altar, außer dem Morgenbrandopfer. Danach schlachtete er den Ochsen und Widder zum Dankopfer des Volks. Und seine Söhne brachten ihm das Blut, das sprengte er auf dem Altar umher. Aber das Fett vom Ochsen und vom Widder, den Schwanz und das Fett am Eingeweide und die Nieren und das Netz über der Leber, alles solches Fett legten sie auf die Brust, und er zündete das Fett an auf dem Altar. Aber die Brust und die rechte Schulter webte Aaron zur Webe vor dem Herrn, wie der Herr Mose geboten hatte. Und Aaron hob seine Hand auf zum Volk und segnete sie und stieg herab, da er das Sündopfer, Brandopfer und Dankopfer gemacht hatte. Und Mose und Aaron gingen in die Hütte des Stifts, und da sie wieder herausgingen, segneten sie das Volk. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn allem Volk. Denn das Feuer kam aus von dem Herrn und verzehrte auf dem Altar das Brandopfer und das Fett. Da das alles Volk sah, frohlockten sie und fielen auf ihr Antlitz. Und die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen ein jeglicher seinen Napf und taten Feuer darein und legten Räucherwerk darauf und brachten das fremde Feuer vor den Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Da fuhr ein Feuer aus von dem Herrn und verzehrte sie, dass sie starben vor dem Herrn. Da sprach Mose zu Aaron: Das ist es, das der Herr gesagt hat. Ich werde geheiligt werden an denen, die zu mir nahen, und vor allem Volk werde ich herrlich werden. Und Aaron schwieg stille. Mose aber rief Misael und Elzaphan, die Söhne Usiels, Aarons Vettern, und sprach zu ihnen: Tretet hinzu und traget eure Brüder von dem Heiligtum hinaus vor das Lager. Und sie traten hinzu und trugen sie hinaus mit ihren leinenen Röcken vor das Lager, wie Mose gesagt hatte. Da sprach Mose zu Aaron und seinen Söhnen Eleasar und Itamar: Ihr sollt eure Häupter nicht blößen, noch eure Kleider zerreißen, dass ihr nicht sterbet und der Zorn über die ganze Gemeinde komme. Lasset eure Brüder des ganzen Hauses Israels weinen über diesen Brand, den der Herr getan hat. Ihr aber sollt nicht ausgehen von der Tür der Hütte des Stifts, ihr möchtet sterben. Denn das Salböl des Herrn ist auf euch. Und sie taten, wie Mose sagte. Der Herr aber redete mit Aaron und sprach: Du und deine Söhne mit dir sollt keinen Wein noch starkes Getränk trinken, wenn ihr in die Hütte des Stifts gehet, auf dass ihr nicht sterbet. Das sei ein ewiges Recht all euren Nachkommen. Auf dass ihr könnet unterscheiden, was heilig und unheilig, was unrein und rein ist. Und dass ihr die Kinder Israels lehret alle Rechte, die der Herr zu euch geredet hat durch Mose. Und Mose redete mit Aaron und mit seinen übrigen Söhnen Eleasar und Itamar: Nehmet, das übrig geblieben ist vom Speiseopfer an den Opfern des Herrn, und esset es ungesäuert bei dem Altar, denn es ist das Allerheiligste. Ihr sollt es aber an heiliger Stätte essen, denn das ist dein Recht und deiner Söhne Recht an den Opfern des Herrn, denn so ist's mir geboten. Aber die Webebrust und die Hebeschulter sollst du und deine Söhne und deine Töchter mit dir essen an reiner Stätte. Denn solches Recht ist dir und deinen Kindern gegeben an den Dankopfern der Kinder Israels. Denn die Hebeschulter und die Webebrust zu den Opfern des Fettes werden gebracht, dass sie zur Webe gewebet werden vor dem Herrn. Darum ist es dein und deiner Kinder zum ewigen Recht, wie der Herr geboten hat. Und Mose suchte den Bock des Sündopfers und fand ihn verbrannt. Und er war zornig über Eleasar und Itamar, Aarons Söhne, die noch übrig waren, und sprach: Warum habt ihr das Sündopfer nicht gegessen an heiliger Stätte? Denn es das Allerheiligste ist, und er hat's euch gegeben, dass ihr die Missetat der Gemeinde tragen sollt, dass ihr sie versöhnet vor dem Herrn. Siehe, sein Blut ist nicht gekommen in das Heilige hinein. Ihr solltet es im Heiligen gegessen haben, wie mir geboten ist. Aaron aber sprach zu Mose: Siehe, heute haben sie ihr Sündopfer und ihr Brandopfer vor dem Herrn geopfert, und es ist mir also gegangen, wie du siehst. Und ich sollte essen heute vom Sündopfer, sollte das dem Herrn gefallen? Da das Mose hörete, ließ er es ihm gefallen.